und der Dolchstoß in den Rücken unserer kämpfenden Front war von jüdischen Händen geleitet. Man erinnere sich an die Worte eines jüdischen Soldaten im Hammer Nummer 399, Seite 66. Deutschland wird nicht siegen, denn ehe das Ende des Krieges kommt, werden wir die Revolution machen. Und sie haben sie gemacht. Die Regisseure waren jüdische Bolschewisten aus Russland, die der jüdische Botschafter Joffe zu Hunderten als Kuriere über die Grenze kommen ließ. Jüdische Millionen aus Russland mussten die nötigen zweifelhaften Elemente anwerben.